der Weg noch nicht geschafft. Das Ziel ist in Sicht. Jetzt bloß keine Hast. Wir haben es verstanden, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Bleib nicht stehen. Offenbart uns mehr, wohin die Reise geht. Sonne steigt über die dunklen Bäume, dort am Horizont. Bleib nicht stehen, wenn das Ziel unerreichbar scheint. Zu übersehen.